Hello, hello, hello, and good morning to you. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. So, all the gifts are important. Also, alle Gaben sind wichtig. The body needs them. Der Leib braucht sie. God has given them himself. Gott selbst hat sie gegeben. We have to desperately want them. Wir müssen sie unbedingt wollen. And now he says this. Und jetzt sagt Paulus. He says, if I were to speak with the eloquence of in Earth's many languages, wenn ich mit Wortgewandtheit in den vielen Sprachen der Erde reden würde, and in the heavenly tongues of angels, und in den himmlischen Sprachen der Engel, yet I didn't express myself with love, mich jedoch nicht mit Liebe ausdrücken würde, my words would be reduced to the hollow sound of nothing more than a clanging cymbal. Dann wären meine Worte auf den hohlen Klang von nicht mehr als einer klirrenden Zimbel reduziert. I am not going to spend a lot of time on 1 Corinthians 13. Ich werde nicht viel Zeit mit 1. Korinther 13 verbringen. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because I've written a whole book about that. Denn ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. It's called Love. Es heißt In perfekter Liebe leben. And it's also available in German. Und ist auch auf Deutsch erhältlich. And in English and Portuguese we have an entire teaching course with 30 lessons. Und auf Englisch und Portugiesisch gibt es außerdem einen ganzen Kurs mit 30 Lektionen. Just about the subject. Nur über dieses Thema. But for all those who don't have access to this or don't want it, I will go through it. Aber für alle, die keinen Zugang dazu haben oder es nicht wollen, werde ich es durchgehen. Okay, so the first thing that Paul is saying is this. Das erste, was Paulus sagt, ist folgendes. You know, you have to understand all of the epistles in the context of the culture and the history. Und du musst die ganzen Briefe im Kontext der Kultur und Geschichte verstehen. In that city, in dieser Stadt, there were people walking through the city making a very irritating noise. Liefen Leute umher, die einen sehr nervigen Lärm machten. And that's exactly what he's describing. Und genau das beschreibt Paulus hier. You know, we read this and we kind of read a hollow sound. Wir lesen das und denken, ein hohler Klang. You know, or a clanging cymbals, two cymbals that you bash together. Oder klirrende Zimbel, werden da zwei Zimbeln zusammengeschlagen. Well, how does that make sense? Was macht das für einen Sinn? But actually in the context, these people walking through the town making these irritating noises. Doch der Zusammenhang ist, dass diese Leute durch die Stadt liefen und nervigen Lärm machten. Today he would probably say like this. Heute würde man es vielleicht so ausdrücken. Even if you speak with the angels' language, selbst wenn du in der Engelssprache reden würdest, and all the different earthly languages, und in allen möglichen irdischen Sprachen, but you don't express these languages with true, perfect divine love, du aber diese Sprachen nicht mit echter, perfekter, göttlicher Liebe ausdrückst, all that you speak would be irritating. Wäre alles, was du sagst, einfach nervig. It would get on the nerves of people. Es würde den Leuten auf die Nerven gehen. That's a powerful thought. Das ist ein starker Gedanke. So, from God's point of view, whatever you speak, even prophesy. Aus Gottes Sicht ist alles, was du sagst, lästig. Selbst Weissagung. If you are not walking in divine agape love, it's irritating. Wenn du nicht in göttlicher Agape-Liebe wandelst, nervt es. I wonder if the angels get irritated by us. Ich frage mich, ob die Engel von uns genervt sind. I think they do. Ich denke schon. I think they do when we put gifts above love. Ich glaube, das sind sie, wenn wir die Gaben über die Liebe stellen. He continues. Paulus fährt fort. And if I were to have the gift of prophecy with a profound understanding of God's hidden secrets. Und wenn ich die Gabe der Prophetie hätte mit einem tiefen Verständnis von Gottes verborgenen Geheimnissen, and if I possessed unending supernatural knowledge, und wenn ich unendliche übernatürliche Erkenntnis besäße, look, schau, I have fought this for as long as I remember. Ich habe seit ich denken kann dagegen gekämpft, that in general the church has celebrated gift over love. Dass die Gemeinde im Allgemeinen die Gaben mehr gefeiert hat als die Liebe. You know, somebody can come in and he has the deep knowledge of God's secrets. Jemand kann kommen und ein tiefes Wissen der Geheimnisse Gottes haben. He has unending supernatural knowledge. Er hat unendliche übernatürliche Erkenntnis. He has all the prophetic revelation of everything that's going on in the spiritual world. Er hat alle prophetische Offenbarung dessen, was in der unsichtbaren Welt passiert. We put that person on a pedestal. Und wir stellen diese Person auf ein Podest. We celebrate these people. Wir feiern solche Leute. Look. Schau. How about if we make love the measurement and not gifts? Wie wäre es, wenn wir die Liebe zum Maßstab machen würden und nicht die Gaben? How about if the first thing we ask about people is, do they actually walk in love? Wie wäre es, wenn wir uns bei Leuten zuerst fragen würden, ob sie tatsächlich in Liebe leben? But the church has pitifully failed. Da hat die Gemeinde erbärmlich versagt. In this all people shall know that you are my disciple, how you love one another. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Not by how much revelation you have. Nicht daran, wie viel Offenbarung du hast. Listen, the devil can copy many things, but he cannot copy love. Der Teufel kann viele Dinge kopieren, aber Liebe kann er nicht kopieren. Think about this. Denk darüber nach. So we need to walk in perfect love. Deshalb müssen wir in perfekter Liebe leben. And then he says, if I had the greatest gift of faith that could move mountains, but never have learned to love, then I'm nothing. Dann sagt er weiter, und wenn ich die größte Gabe des Glaubens hätte, die Berge versetzen könnte, aber nie gelernt hätte zu lieben, dann wäre ich nichts. It's very interesting how God measures so different to us. Es ist sehr interessant, wie Gott doch einen ganz anderen Maßstab hat als wir. How do we measure? Wonach bemessen wir? Ah, we measure like this. If you can move mountains and raise the dead, you are our guy. Unser Maß ist folgendes. Wenn du Berge versetzen und Tote auferwecken kannst, dann bist du unser Mann. All the doors open for you. Dann stehen dir die Türen offen. You can preach at the largest conference. Du kannst auf der größten Konferenz predigen. Come on, you are our man of the hour. Komm schon, du bist unser Mann der Stunde. But listen. Aber hör zu. Here we see God's perspective and man's perspective. Hier sehen wir Gottes Sichtweise und die menschliche Sichtweise. Man count the gifts without love great, but God counts them as nothing. Menschen schätzen die Gaben auch ohne Liebe als etwas Großartiges ein, aber bei Gott sind sie nichts wert. Look, we must not make the mistake that many people have done. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen wie viele andere. Many people said, love is everything. We don't need faith and mountain moving miracles in the supernatural world. Sie sagen, Liebe ist alles. Wir brauchen keinen Glauben, der Berge versetzt und Wunder und die übernatürliche Welt. That's wrong. Das ist falsch. The whole context, Paul says we should desire them, we should want them, God put them in the church. Im ganzen Zusammenhang sagt Paulus, dass wir danach eifern und sie begehren sollen, dass Gott sie in der Gemeinde gegeben hat. They are important. Sie sind wichtig. So we cannot say love is the only thing that's important and we don't need a gift. Wir können also nicht sagen, nur die Liebe ist wichtig und die Gaben brauchen wir nicht. No. Nein. The gifts are very important. Die Gaben sind sehr wichtig. But the gifts without love are nothing. Aber ohne Liebe sind die Gaben nichts. Why? Warum? Because they can even be destructive. Weil sie sogar destruktiv sein können. They will become a self-centered, terrible thing. Sie können etwas Furchtbares, Selbstzentriertes werden. You know, I've known so many people with amazing gifts who do not love and they've hurt so many people. Ich kenne so viele Leute mit fantastischen Gaben, aber sie lieben nicht und haben daher viele Menschen verletzt. So Paul is never talking about against gifts. He's talking against gifts without love. Paulus sprach sich niemals gegen die Gaben aus, sondern nur gegen Gaben ohne Liebe. So if we keep reminding ourselves, love is the absolute most important, but it's also very important to seek the spiritual gifts. Wir müssen uns also immer wieder daran erinnern, dass Liebe das absolut Wichtigste ist, es aber auch wichtig ist, die Geistesgaben zu begehren. I have a question for you to ponder. Ich habe eine Frage für dich zum Nachsinnen. What motivates you to truly want to flow in the gift? Was motiviert dich wirklich in den Gaben zu fließen? If it is any other motive than perfect love for your brothers and sisters, you have the wrong motive. Wenn es irgendein anderes Motiv ist als perfekte Liebe für deine Brüder und Schwestern, dann hast du die falsche Motivation. Look at the other side. Betrachte es von der anderen Seite. If you really love your brother and sister, you will be so desperate to flow in the gifts because through them you can help them. Wenn du deine Brüder und Schwestern wirklich liebst, hast du ein starkes Verlangen, in den Gaben zu fließen, weil du ihnen damit helfen kannst. I long for people who are so loving that they're desperate to flow in the gifts. Ich sehne mich nach Menschen, die so sehr lieben, dass sie unbedingt in den Gaben fließen wollen. See you tomorrow. Bis morgen.